Упражнение 3, страница 56. А. Lernen Sie. Übersetzt er. Liest du. Arbeiten Sie. Fahren die Studenten nach Hause? Antworten Sie gut.